So finden sich in den Savannen Afrikas die letzten Überreste der atemberaubenden Megafauna, die der Mensch schon vor Jahrhunderten überall sonst auf der Erde ausgerottet hat. Elefanten, Giraffen, Nashörner und Löwen, die Basis für Afrikas Naturtourismus und für Milliardeneinnahmen an Devisen. Fremde Baumarten verändern das Ökosystem. Elefanten, Giraffen, Nashörner oder Antilopen können dann dort nicht leben. Im Gegenteil. Eukalyptus- und Kiefernplantagen sind sehr artenarm und brennen schnell. Zudem werden Kiefern- oder Eukalyptusbäume nicht alt, das heißt, sie binden den Kohlenstoff nicht lange, sodass sie nicht einmal einen dauerhaften Beitrag zum Klimaschutz leisten. Nichtsdestotrotz finden genau solche katastrophalen Aufforstungen zuhauf statt, zum Beispiel im Cerrado Brasiliens, im Kongo, in Südafrika oder in den Steppen Asiens. Bäume pflanzen ist also nicht immer sinnvoll. Wälder zu erhalten dagegen schon. Zum Glück gibt es auch Win-Win-Lösungen, die aber mitunter nicht auf Anhieb erkennbar sind. Große Vögel spielen nämlich nicht nur bei der Samenausbreitung innerhalb von Wäldern eine wichtige Rolle, sondern auch bei der Ausbreitung über längere Strecken hinweg, von Waldstück zu Waldstück. Dadurch helfen sie anderen Arten, gerade in Zeiten des Klimawandels. Viele Baumarten müssen wegen der höheren Temperaturen umziehen und ihrer bevorzugten Klimanische folgen. Arten in Mitteleuropa müssen sich nach Norden ausbreiten, um zu überleben. Arten im südlichen Afrika wandern weiter nach Süden. Durch die intensive menschliche Landnutzung sind jedoch natürliche Lebensräume zunehmend zerstückelt. In Südafrika gelingt die Wanderung, wie eine Studie des Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrums und des Max-Planck-Instituts für Ornithologie mit GPS-Sendedaten nachgewiesen hat, im Wesentlichen mit Hilfe von Trompeterhornvögeln, den größten früchtefressenden Vögeln Südafrikas.